Ihr Rapper seid in Gefahr, nach dem Part müsst ihr fliehen. Letztens wollte ich einen Scharfschützen spielen und den Sänger vom Tokyo Hotel aus der Entfernung killen. Er hat zwar überlebt, doch sein neuer Spitzname ist Tschernobyl. Du wärst auch gern so ill, ich geb dir ne Punch und zeig dir den Unterschied zwischen Passfoto und Perso-Bild. Ich rap nur den Vers und chill, für dich wird's pervers und wild. Denn du brauchst jetzt ungefärbte Pillen, um deinen Schmerz zu stillen. Kareem fährt einen Film, ich bin der Offizier deiner Psyche. Guck, ich kann deine Nerven drillen. Es ist over, du bist kein Soldier, du Punk. Du poserst dich nach dem Part aus, als hätt ich im Bulldozer gerannt. Koppel, dass ich spät, sie rufen Spucks endlich aus. Sie hatet mich, doch besser wär's, ihr muckt jetzt nicht auf. Sonst verflucht ihr den Tag, an dem ihr mich gefrontet habt. Denn das ist wie Mord, schon der Versuch wird bestraft. Deine Crew ist nicht stark, deine Musik nicht hart. Wenn ich auf Tracks deine Strophe hör, dann mute ich den Part. Du denkst, du bist Tony Hawk und machst ein Looping im Park. Ich bin nicht Gott, doch du bist grad auf dem blutigen Pfad. Das sind Merchandise, Mess und Kareem. Wir sind jetzt im Bild von dabei, während du auf den hinteren Plätzen chillst. Das sind perfekte Skills, guck wie die Texte killen. Spucken die Bars und du fühlst dich wie im Actionfilm. Merchandise, Mess und Kareem. Wir sind jetzt im Bild von dabei, während du auf den hinteren Plätzen chillst. Das sind perfekte Skills, guck wie die Texte killen. Spucken die Bars und du fühlst dich wie im Actionfilm. Schön, du bist back, back den Eis mit deinen 1000 Platten. Doch deine Frau sieht aus wie ein Clown mit einer Augenklappe. Fuck, sie ist auch ne Ratte, ehrenlos, kaut die Latte schwerelos. Auf der Matte schäm dich bloß, auf den Kacke. Du willst Platte, Raps um Kohle und Kies und wirst plötzlich über Nacht in deinen Strophen zum G. Stoße den Beat und rappe wie ein Vogel aufs Beat. Du Popel-MC, versteck dich auf dem Klo, wenn ich schieß. Mach deinen Kopf zu und lärm von Urge. Ich bin busy wie Death von Curse. Schicke die Band, du hörst nur noch dein Kiefer in tausende Stücke zerplatzen. Ich hau dich mit Krücken zu Kacke, mach Pause, um dich draußen zum Krüppel zu machen. Ich hau den Lukas, hau den Frank, hau den Felix, hau dein Mädel mitten auf den Schädel und geh, yes sir. Urge macht dir Stress, wenn du lästerst. Bester, gebe dir Bomben wie an Silvester. Das sind Merchandise, Mess und Kareem. Wir sind jetzt im Bild von dabei, während du auf den hinteren Plätzen chillst. Das sind perfekte Skills, guck wie die Texte killen. Spucken die Bars und du fühlst dich wie im Actionfilm. Merchandise, Mess und Kareem. Wir sind jetzt im Bild von dabei, während du auf den hinteren Plätzen chillst. Das sind perfekte Skills, guck wie die Texte killen. Spucken die Bars und du fühlst dich wie im Actionfilm. M-A-S-S, Homie, wer ist denn das? Leute fragen, wann ich rauskomme, als wär ich im Knast. Und weil das Spiel hier so leicht ist, können wir spitten, bis dein Genick an der Spitze bricht wie ne Mine vom Bleistift. Du kannst rumquatschen und sassen und puffen. Doch das sind Lines, die dich dumm machen, umfassen, dumm klatschen. Und ihr Pisser müssen Punkt machen. Ja, wir sind kranke Künstler, die abstrakte Kunst schaffen. Du bist still und gehst, frisst Pilz und Ace. Mach keinen Stress mit Mess, denn jeder Diss killt wie AIDS. Und wenn es spät ist, bist du auf LSD-Trips. Ich schmeiß deine Crew in ne Grube und nenn es Tetris. Ihr Punker, hört wie die Raps in euer Hirn wandern. Wir liefern Action, wir stirb langsam. Guck, der Part ist scharf genug, um dein Gesicht auf zu stitzen, denn ich komm von unten, das wird ne Bitch auf mir sitzen. Das sind Merchandise, Mess und Kareem. Wir sind jetzt im Bild von dabei, während du auf den hinteren Plätzen chillst. Das sind perfekte Skills, guck wie die Texte killen. Spucken die Bars und du fühlst dich wie im Actionfilm.